Jesus spricht ja manchmal so auf verschiedene Arten und in verschiedenen Sprachen. Und ich war letztens spazieren und da hat Jesus irgendwie so ein Lied gesungen. Und ich glaube, dass... ich habe es euch einfach mitgebracht. Ich hab ein Haus, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, bitte, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Dreimal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, die zu uns ein. Und ich glaube, dass das dann das anknüpft, was gerade eben war, und dass es einfach eine andere Sprache nochmal ist, wie Jesus uns was erzählen möchte, und zwar eher so auf eine kindliche Art. Und zwar hatte ich so den Eindruck, dass Jesus dieses Lied so zur Bewegung singt und dass er uns so vier Sachen anhand von Pippi Langstrumpf irgendwie erzählen möchte. Genau, und zwar das erste ist so, jeder, der Pippi Langstrumpf kennt, weiß, dass sie einen riesigen Koffer voller Geld hat, so voller Goldstücke. Und ich glaube, dass Jesus uns so zeigen möchte, so hey, dass wir in ihm voll den Reichtum haben. Und zwar in dem, so wer wir in ihm sind, so. Dass Jesus in uns lebt, dass wir Gottes Kinder sind, so. Und ich glaube, dass Jesus uns neu als Jesus Street Bewegung zeigen möchte, so hey, ich habe euch einen Reichtum geschenkt. Ich habe diesen Koffer voller Gold, so, nämlich das, was Gott uns geschenkt hat, so in eure Mitte gestellt. Und das eine ist so, dass dieses Gold so für unsere Identität steht, so einfach dafür, wer wir in Jesus sind. Und das andere ist aber so, dass es auch dafür steht, so, dass Gott uns total reich beschenkt hat, so mit Menschen, mit Gaben, mit Visionen, mit Träumen. Das war so eine Sache, so, die Jesus zu Pippi Langstrumpf gesagt hat. Ein zweites Ding ist, jeder, der Pippi Langstrumpf kennt, weiß, dass sie total stark ist. Sie kann nämlich ihr Pferd hochheben, so mit zwei Armen in die Luft. Und auch da glaube ich so, dass Gott uns so sagen möchte, so hey, dass er uns Kraft gegeben hat, so. Dass er uns übernatürliche Stärke gegeben hat, so die Kraft seines Geistes. Und dass er uns so krasser da reinführen wird, so, dass wir in dieser Kraft des Geistes so im Alltag leben, so. Dass wir wie Pippi Langstrumpf so, ja, wie einfach so Pferde hochheben können. Naja, also halt total krass stark so sind in ihm. Genau, das dritte ist, so Pippi Langstrumpf ist total verrückt irgendwie so. Also irgendwie so das ganze Umfeld so rund um Pippi Langstrumpf, alle Leute, die es da gibt so, die schütteln manchmal den Kopf über sie, die ärgern sich manchmal an ihr, die lachen manchmal über sie und sie ist einfach total anders so als die Gesellschaft um sie herum. Und ich glaube, dass Gott so da uns so neu an unser Erbe erinnern möchte als Jesus Freaks. Nämlich das Ding, dass Gott es in uns hineingelegt hat, dass wir verrückt sind, dass wir unkonventionell sind, dass wir abgefahrene, verrückte Sachen machen. Und ich glaube, dass Gott dieses Erbe neu ausgraben möchte, so da, wo es bei manchen irgendwie eingeschlafen ist, so da, wo wir irgendwie, ja, so normal geworden sind irgendwie in unserem Lifestyle. Das ist das dritte und jetzt kommt das vierte. Und zwar, Pippi Langstrumpf ist ja ein Mädchen. Und ich glaube so, dass es so krass auf Jesus seinem Herzen ist, dass er so die Frauen in der Bewegung stark machen will.